So, ich würde sagen, wir starten. 100. Episode, heute Jubiläumsepisode. Ich freue mich extrem, es ist extrem schnell gegangen, dass wir jetzt schon die 100 zusammen haben und dementsprechend heute auch einen speziellen Gast. Ich freue mich sehr, den Fabian Büsser bei mir im Podcast zu haben. Fabian, herzlich willkommen im Podcast. Danke vielmals, Stefan. Freut mich sehr, da zu sein. Wir sind heute bei dir in den Büroräumlichkeiten von deinem Startup, von deiner neuen Firma, die du gegründet hast. Es ist viel passiert, seit wir uns damals kennengelernt haben. Ich weiß nicht, das war etwa vor, ich sage jetzt mal, 8-9 Jahren oder so. Im privaten Kontext auf jeden Fall. Es ist mega viel passiert. Und ich würde mega gerne so ein bisschen in der nächsten Stunde plus minus mit dir so ein bisschen das Ganze beleuchten, so ein bisschen deinen Weg so ein bisschen aufarbeiten und so. Aber erzähl mal zum Start, so, wie es überhaupt jetzt zu dem kam, dass wir jetzt hier in deinen eigenen Büroräumlichkeiten sind mit dem neuesten Startup, wo du vor kurzem gegründet hast? Hey, sehr gern. Vielleicht gerade als Einstieg, wo ich da dich muss korrigieren. Wir sind kein Startup im klassischen Weg oder klassischen Sinn, wie man das kennt auf dem Markt, sondern wir tun uns auch eher als Jungunternehmen betiteln. Und das hat einfach auch mit dem zu tun, weil man kein Produkt anbietet, wie ein klassisches Startup, sondern wirklich unsere Dienstleistung. Und das ist natürlich der grösste und wichtigste Unterschied für uns. Und das tun wir auch immer wirklich unterstreichen. Darum ganz kurz zu dem. Hey, es ist ein weiter Weg und langer Weg, wo jetzt da dazu geführt hat. Und ich glaube, jetzt auch heute mit Stolz da darf sitzen bei dir und vor allem mit der 100. Sendung noch. Das ist ganz cool. Gratulation zu dem auch. Das ist, glaube ich, ein grosses Ereignis auch. Für mich persönlich natürlich auch ein riesen Schritt in einen Weg, wo ich wahrscheinlich vor 2, 3 Jahre nie gedacht hätte, dass ich das mache. Und ich glaube, das macht das Ganze auch extrem speziell und fühle mich auch natürlich extrem motiviert, jetzt wirklich, und Firma werden wir sicher nachher noch darüber reden, aber sie heisst Büsser und Seidler AG, also mit dem Namen auch da zu stehen. Mhm. Und das ist etwas, was natürlich unglaubliche Stahlkraft hat nach außen und verbindet auch zu Qualität und allem, was dazu steht. Und das ist bei uns extrem wichtig, dass wir das auch jeden Tag leben. Aber jetzt schnell, einfach jetzt du persönlich. Du hast ja eine mega Laufbahn gemacht, also eine mega Karriere gemacht. Du bist sehr, sehr gut positioniert gewesen auch. Was war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass du sagst, hey, ich will eine Firma gründen? Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe dazu. Vielleicht ganz kurz auch ein bisschen rückblickend, was ich gemacht habe. Und wie du schön sagst, und danke für die Rose bezüglich Karriere. Aber es ist, glaube ich, sicher ein wichtiger Schritt auch bei Michael Page, wo ich dazu mal angefangen habe und fast 10 Jahre gearbeitet habe. Sehr viel gelernt habe einerseits auf der Recruitment-Seite, sehr viel gelernt habe auf Leadership-Seite. Und somit natürlich danach einen Weg machen können, zum können wachsen, rein aus Fähigkeiten raus, aber auch menschlich extrem. Mhm. Ich bin als Junior Guide eingestiegen und am Schluss bin ich als Director gegangen. Und ich glaube, das ist etwas, wo dich extrem prägt. Die vielen Sachen, wie du das Business angehst, wie du mit den Leuten umgehst, wie du reifst als Mensch. Und das ist etwas, was mich extrem weitergebracht hat. Ich bin nachher in ein zweites Unternehmen, das ist Shepperton Partners, Shepperton Professionals, wie es geheißen hat, wo ich als Geschäftsführer für die Schweiz auch tätig war. Auch da wieder in einer sehr starken Leadership-Rolle, trotzdem auch viel mit Business konfrontiert und auch der Auftrag war natürlich, dazu mal wirklich als Business zu akquirieren und somit dann auch das Business können weiterzubringen in der Schweiz. Auch da wieder, und jetzt versuche ich den Bogen ein bisschen zu spannen, auch zu Michael Page vielleicht, wo Senior Management irgendwo außerhalb von der Schweiz war, wo viel, ausländische Motivatoren da waren, wie man das Business tut aufstellen und durchführen. Was einerseits natürlich bei grossen Corporates immer noch sehr gefragt ist und sehr viel Wissen und sehr viel Know-how kann wirklich auch weitergetragen werden. Und dann bei den Kleinen, jetzt bei den Shepherd & Partners, wo ich war, bin am Schluss, ist es wirklich auch so ein bisschen darum gegangen, okay, wie macht man Business Development? Was ist mit dem Markt? Was passiert da? Und dort gibt es immer so einen Punkt, glaube ich, im Leben und in der Karriere, wo man sagt, hey, ja, vielleicht ist das, was mein Chef sagt oder die Firma sagt, was Headquarter nicht in der Schweiz ist, wie das dann wirklich funktioniert, ist doch sind doch ein paar hundert Kilometer weg. Und dann ist man so, als speziell ich, ich bezeichne mich immer als Käseschweizer, wirklich von da aufgewachsen etc., das Verständnis für den Kunden, das Verständnis für den Kandidaten oder was auch immer im Business, das fehlt. Und das ist genau das, was mich dann auch wirklich gereizt hat, zu sagen, hey, jetzt machen wir es einfach selber. Jetzt gehe ich einfach selber einen Schritt und gründe die Firma und offeriere wirklich den Service, wenn ich glaube, dass er richtig ist, zum Offerieren auf dem Markt in der Schweiz. Aber es ist schlussendlich, du bist ja Familienvater, ist ja eine mega mutige Entscheidung auch. Brutal. Also ich glaube, meine Frau, wo das dann sicherlich bei dir gehört, was ich da sage heute Abend, ich glaube, es ist mega mutig. Und es braucht einerseits so ein bisschen den Willen, das zu machen, Möglichkeit auch. Und da ein riesen Backup habe von meiner Frau, die mich total unterstützt. Meine Kinder, wo das auch, ich habe drei Kinder, die voll hinter dem stehen. Und wir leben das, glaube ich, alle so miteinander. Das Unternehmertum jetzt und der Schritt in die Selbstständigkeit. Und das ist wahnsinnig mutig, wenn ich so an meine finanziellen Verhältnisse denke, wenn ich überlege, was wir jetzt investiert haben, etc. Zum wieder zurückkommen, das hätte ich vor 3-4 Jahren nie im Leben gedacht, dass ich das mache. Und das ist das, was mich persönlich reifen lässt. Aber glaube auch so ein bisschen extrem challenged. Extrem challenged und wo mich auch antreibt. Und der Antreiber, den brauche ich. Früher war es, um erfolgreich zu sein, um aufsteigen, promotet werden, etc. Und jetzt ist es wirklich einfach der Treiber, ich muss es machen, ich muss es schaffen. Wie sonst ist es ein Plan C, Plan D, der dann vielleicht mal kommt, aber den habe ich noch gar nicht, darum ist für mich nur der Plan A und da gehen wir. Cool. Aber jetzt als Kleiner, ich weiß nicht, ob du erst klein gewesen bist, auf jeden Fall als junger Fabian. Man muss sagen, du bist auch, wie gross bist du? Ich bin 1,93. Ja, du bist relativ gross. Ja. Aber ist das schon als junger Fabian für dich so irgendwie mal ein Ziel gewesen oder etwas, wo du gesagt hast, hey, das wollte ich mal machen, einfach selbstständig sein, mein eigenes Business aufbauen? Hey, nein. Auch das ist vielleicht eine Antwort, die viele gar nicht erwartet oder erwartet haben, vor allem wenn man so mit Unternehmern redet. Nein, eigentlich nicht. Vor dieser Zeit, wo man so in einer grossen Corporate-Welt ist und sich eigentlich wohlfühlt mit dieser Management-Aufgabe, gerne mit Leuten arbeitet und ist eigentlich ein mega schöner Job, das ganze Recruiting, Headhunting. Und immer noch und wird auch in den nächsten 10, 15 Jahren sicherlich noch ein grosses Thema sein. Da werden wir noch sicher noch darüber reden. Nein, ist es nicht, weil ich glaube, man ist so in einer Tunnel, in einer Spirale, rein, wo man denkt, das geht weiter. Und man denkt, man sieht manchmal die sich selbstständig machen, belächelt sich ein bisschen und sagt, ja, das, mal schauen, wie lange es die werden machen. Und wir sind sowieso besser. Und hat das Gefühl, wo man kann durch eine grosse Firma im Hintergrund kann generieren, ist schon extrem überzeugend. Und natürlich war das nie ein Gedanke gewesen. Und dann braucht es manchmal die Umstände im Leben und die Ereignisse im Leben, die dazu führen, dass du Sachen entscheidest, wo du vielleicht früher gar nicht gedacht hast, dass das möglich ist. Krass. Also du hast ja gesagt, du hast dich als Person auch mega entwickelt in den letzten Jahren. Was ist so ein bisschen das, was jetzt im Beruf für dich so ein bisschen am meisten gelernt hast, sage ich jetzt einmal? Boah, das sind wahnsinnig viele Sachen. Ich glaube, es fängt an, wie überhaupt Business können voranzutreiben als Businessman, aber dann andererseits auch als Leader. Natürlich gewisse vielleicht auch Sachen, die nicht so gelaufen sind, wie es hätte sollen. Dass man eine gewisse Ruhe entwickelt auch dadurch, um zu sagen, okay, es hat ja nicht funktioniert. Gibt es da einen anderen Weg oder gibt es eine andere Lösung? Ganz am Anfang hätte ich wahrscheinlich, wäre ich auf 180 gewesen und wäre super nervös gewesen. Und jetzt ist es so, dass ich die Sache eher analytisch anschaue und sage, okay, jetzt müssen wir Plan B gehen, versuchen, den Weg zu finden, um an die Lösung zu kommen. Das sind sicherlich Sachen, die du nur mit der Zeit, mit der Erfahrung, mit der Reife von dir selber auch lernst. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern wirklich nur mit dem Erlebnis, wo dahinter steht, was du lernst im Leben. Aber kannst du mal, bevor wir noch wirklich so ein bisschen auf die Firma zu sprechen kommen, auf das, was du machst, was war so ein bisschen das, was dich so ein bisschen in den Bereich damals reingezogen hat oder fasziniert hat an dem Ganzen? Ich habe ursprünglich Psychologie studiert und Wirtschaft. Immer so ein bisschen mit der Idee, dass ich irgendwo ins HR gehe. Irgendwo im HR lande. Ich wollte mit den Leuten arbeiten. Ich wollte etwas bewegen, vor allem auf der Seite von HR. Und dann auch während dem Studium und gewissen Praktikas und dann auch erste Erfahrungen so ein bisschen in dem Bereich gemacht nach dem Studium, habe ich gemerkt, es fehlt mir irgendetwas. Irgendetwas fehlt. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, bin sogar mal mit einem Berufsberater noch geredet, was könnte man denn noch machen aus dem und wie schätzt du mich ein? Und dann sind wir relativ schnell so ein bisschen auf die Schiene gekommen, hey, da gibt es etwas, wo man vielleicht einfach irgendwo kann Business machen. Irgendwo etwas kann generieren, etwas schaffen, wo man selber antreibt und selber vorantreibt. Und dann bin ich Mitte 20 aufs Recruitment gekommen und gesagt, hey, jetzt probiere ich es einfach mal aus. Mhm. Und das war eine toughe Zeit. Ich bin als Junior Consultant eingestiegen damals, wie ich gesagt habe, bei Michael Page. Und ich weiss noch, meine Frau hat mein erstes Kind erwartet und ich bin da irgendwie im Mindestlohn unterwegs gewesen, etc. Wirklich extrem toughe Zeit. Und dort auch wieder ist es darum gegangen, zu liefern. Mhm. Wirklich auch die Zahlen zu erreichen, zum Weiterkommen, zum Reifen. Und das ist wieder der Antreiber, wo mich dann mitgepackt hat und gesagt, hey, ich habe etwas gefunden, wo man die Begeisterung für die Leute, Begeisterung für das tägliche mit den Leuten austauschen und versuchen, die Connections herzustellen. Das unterstrichen mit Zahlen, mit gewissen Sales, die man muss erreichen muss, das hat mich angetrieben und bis heute nicht loslassen. Und ich bin überzeugt, das wird mit den nächsten 20 Jahren nicht loslassen. Aber was war so ein bisschen der Aufgabenbereich damals? Also eigentlich für die, die jetzt gar keine Ahnung haben von Recruiting, Headhunting etc. Was ist so ein bisschen das? Du hast eben gesagt, du hast gewissen Druck gehabt, du hast deine Ziele müssen erreichen. Aber kannst du mal so ein bisschen auf den Tätigkeitsbereich noch so ein bisschen eingehen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was muss ein bisschen unterscheiden, vielleicht zu dem, was ich jetzt mache, und da würde ich gerne nachher auch noch mal den Unterschied zeigen, wo dann bei einem grösseren Unternehmen, wenn man im Recruitment ist, geht es ja vor allem darum, es hat einen Kunden, der ein Rekrutierungsproblem hat oder möchte eine Stelle besetzen, hat selber die Stelle ausgeschrieben, vielleicht nicht die richtigen Leute gefunden und dann kommen wir natürlich ins Spiel. Mhm. Wo man sagt, hey, wir haben mögliche Kandidaten für dich als Kunde und schau doch die an. Also unser Job ist wirklich einerseits in der ersten Phase mal zu evaluieren, wer ist ein möglicher Kandidat. Da geht es sehr viel auch um Interviews, die man führt. Man versucht herauszufinden, was sind wirklich die Wünsche von dem Kandidat, Sektor, bis Gehalt, wirklich alles, was diskutiert wird. Und nachher geht es auf der Kundenseite, Entschuldigung, wirklich darum, um ein bisschen Bedürfnisse abholen. Was will der Kunde, was braucht der Kunde? Und dann, unser Job ist wirklich, die zwei Komponenten zusammenzubringen. Also relativ so ein bisschen, wir reden viel von Matchmaking oder wir reden von Connection, wir brauchen sehr viel Anglizismus da natürlich, aber das ist so ein bisschen der ganz einfach beschriebene Weg, wie so ein Recruitment aussieht. Und dann auf dem Weg vom Kandidat zum Kunden und Kunden zum Kandidat bringen, gibt es natürlich Tausende von Möglichkeiten, wieso das nicht funktioniert. Mhm. Und das ist, glaube ich, die grösste Challenge in unserem Job, weil viele, die den Job lernen oder den Job kennenlernen, kennen die Seite nicht und sind vielleicht auch nach einem Jahr, zwei ein bisschen verschrocken, dass es da so viele Sachen gibt, die nicht funktionieren können. Und das können Sachen sein, wie, dass der, ganz einfach gesagt, der Kandidat sagt, hey, ich will den Job nicht oder ich nehme ein anderes Offer an, das er gehabt hat, auf dem Weg im ganzen Prozess. Der Kunde sagt, hey, wir haben jetzt einen internen Kandidat, wo wir euch nie gesagt haben, aber der ist jetzt einfach aufgepoppt und den nehmen wir jetzt. Oder wirklich schon alles gesehen in den letzten 15 Jahren, wo ich in diesem Business bin, so viele verschiedene Gründe auch gefunden und kennengelernt, wieso dass ein Deal, wie man sagt, oder ein Placement nicht standkommt. Aber kannst du schon darauf eingehen, wieso soll jetzt eine Firma, wir sind ja zum Teil auch grosse Companies, die ihr Mandat haben, whatever, wieso sollen sie jetzt jemanden wie euch hinzuziehen? Mhm. Es gibt auch da verschiedene Ansätze. Der eine ist sicherlich, dass der erste und der wichtigste ist, dass sie selber in der Lage sind, um die zu finden. Mhm. Weil nur eine Stelle ausschreiben und dann hoffen, dass der richtige Kandidat sich bewirbt, die Chance, die ist da sicherlich, die ist reell, aber die Chancen auch da sind prozentual gesehen wahrscheinlich tiefer, als wenn du weißt, du hast einen Profi im Hintergrund, der das macht. Dann das Zweite ist sicherlich auch Zeit. Ein Recruitment machen und jeder, der selber schon mal rekrutiert hat, weiss, wenn man 200, 300 Bewerbungen bekommt, was es am zeitlichen Aufwand ist, um die alle bearbeiten, durchzuschauen, abzusägen, wie viele E-Mails das sind, wie viele Anrufe das sind, das ist enorm. Mhm. Und da ist egal, ob du klein oder gross Firma bist, Der Zeitfaktor ist genau gleich. Wahrscheinlich hast du noch ein Reputationsproblem, wenn du riesig bist und jeder kennt dich und dann nochmal mehr Bewerbung bekommst und das Ganze dann sehr automatisiert funktioniert etc., wo auch immer Reputationsschäden musst du aufpassen und so weiter und so fort. Wo wir natürlich dann sehr stark sind im Recruitment oder im Headhunter-Bereich, ist sicherlich dann auch in den ganzen kleinen bis mittelgrossen, wo natürlich dann das HR, wenn nicht da ist oder keins hat oder vermindert und dort natürlich Möglichkeiten sind für uns, dann den Unterschied auch können zu machen, die Hilfe anzubieten und wirklich auch die passende Profil zu finden. Und dort, glaube ich, das passende Profil, das ist, glaube ich, Schlagwort, weil da geht es um so kleine Details manchmal, die wir einfach sau kennen. Das heisst, der Recruiter macht den ganzen Tag nichts anderes, als wirklich Profil evaluieren, Profil entscheiden, was passt zu wem, um wirklich auch dann die Profile können, bereit zu haben, mit denen können nachher zu arbeiten und wirklich dem Kunden in einer doch absehbaren Zeit können zu präsentieren. Und das sind halt schon Elemente, wo dann für eine Firma sich sehr gut rechnet und meistens auch gefolgt ist mit Garantieleistungen von uns, mit Möglichkeiten, wie wenn das nicht klappt, dass man das versucht, dann wirklich auch so aufzufangen. Also man hat als Kunde eigentlich wenig zu verlieren. Außer natürlich ein bisschen Investment, wenn es um Platzierung geht, dass man die muss zahlen. Aber der Rest ist wirklich abgehend Profi. Das ist das, wo der Mehrwert, den der Schweizer, sage ich jetzt mal, so nicht per se kennt, im Großen, aber immer mehr am Vormarsch auch ist. Und sehr viele Firmen, wie man sieht, in der Schweiz sind extrem viele Firmen in diesem Bereich unterwegs. Und das ist etwas, wo immer wird ein Bestandteil sein auf dem Markt. Also ihr könnt jetzt aber ein gewisses Segment rekrutieren, oder? Genau. Wir sind jetzt wirklich so ein bisschen im mittleren und Senior Management unterwegs. Und auch dort der Grundsatz vom Recruitment ist genau der gleiche. Was bei uns vielleicht der Unterschied ist, dass wir einerseits sehr ausgewählt natürlich unterwegs können sein, wegen der Grösse. Wir haben natürlich auch einen gewissen Fokus, den wir geben. Wir wollen eine gewisse Dienstleistung und Qualität, die wir geben im Hintergrund. Und das lässt uns auch so ein bisschen eine Auswahl treffen, mit wem wir zusammenarbeiten. Und dann ist der Kunde auch bereit, ein gewisses Commitment zu geben. Das ist bei uns nochmal ein bisschen anders, weil wir es machen, wir sprechen jeden Einzelkandidaten auch an. Das heisst, das ist natürlich ein extremer Zeitaufwand und extrem viel Arbeit, bis der Kunde dann wirklich irgendwo zwischen 3 und 5 CVs und in der Shortlist. Ja. Und Shortlist heisst wirklich so ein bisschen die ausgewählten Kandidaten nachher auf dem Tisch zu haben, dass man die evaluiert hat, geschafft hat. Und das kann manchmal ein Prozess sein von 10 Tagen bis 3 Wochen. Also das ist schon so eine Rechnung, wo wir dann auch machen, um zu sagen, hey, wir brauchen irgendwo ein bisschen das Commitment vom Kunden. Und das hat man natürlich dann irgendwo im mittleren Management, Senior Management eher, wo dann der Kunde bereit ist, hey, wir brauchen wirklich den, der passt. Und wenn wir sagen, der, der passt, sind wir irgendwo bei 90-95% auf den Erwartungen, die der Kunde hat. Und da ist natürlich schon, das ist das, wo dann auch gewisse Spezialisation und gewisse Erfahrung braucht. Ja. Um das können nachher zu vollständigen. Ich glaube, dort entscheidend ist auch, wenn ich um die Erfahrung rede und nochmal zurückkomme aufs Recruitment, was wir natürlich auch machen, ist den Prozess zu begleiten. Und wenn jemand braucht für seine Firma, ist es natürlich neben dem, dass es ein langer Prozess ist, ist ja ganz wichtig, dass er auch begleitet ist. Das heisst, man versucht dem Kandidaten die richtigen Informationen zu geben, man versucht dem Kunden die richtigen Feedback zu geben, man versucht wirklich die zusammenzubringen in eine Arbeit, wo manchmal 3-4 Telefone am Tag auf beiden Seiten braucht und dann Verhandlungen habe ich noch gar nicht angefangen, das kommt dann erst im letzten Schritt etc. Also es ist extrem interessant, extrem spannend, aber man muss wirklich bei der Sache sein. Wirklich bei der Sache sein und die Fähigkeiten lernt man über Zeit und die kann man dann irgendwo im mittleren Senior Management, wo wir jetzt positioniert sind, auch wirklich sehr dediziert anwenden und das funktioniert wunderbar und unsere Kunden bis jetzt, touch wood, wenn ich da darf, auf den Tisch klopfen, sehr, sehr happy sind. Ich finde das mega spannend, der ganze Bereich, eben das, was du machst oder was ihr macht, aber kannst du uns mal konkret noch in so einen Rekrutierungsprozess hineinnehmen? Ich nehme an, ihr habt irgendwie eine Datenbank an Kandidaten, eine Datenbank an Kunden, oder Kunden, die wir gewinnen wollen. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie das so ein bisschen funktioniert von A bis Z? Mhm. Wir sind einerseits Recruitment, aber Sales allgemein in der Schweiz läuft vor allem über langfristige Beziehungen. Und das ist sicherlich ein grosser Vorteil jetzt auch von mir und der Firma, die wir da aufbauen. Ist so, dass wir Beziehungen haben, die sind schon über 10, 15 Jahre alt. Das heisst, da gibt es ein gewisses Grundvertrauen für unsere Dienstleistung. Und aus dem heraus schöpfen wir natürlich dann auch die Ressource oder die Möglichkeit, dass ein Kunde zu uns kommt und sagt, hey Fabian, wir haben das Problem, wir suchen für, sagen wir mal, für das Finance-Team, brauchen wir einen CFO. wir haben, uns ist der CFO wird pensioniert oder geht, oder wir sind nicht happy mit seiner Leistung und versuchen da einen Ersatz zu finden. Jetzt wollen wir aber das selber nicht ausschreiben, weil der CFO vielleicht noch im Job ist. Das ist sehr häufig bei uns, dass man so, wir nennen das bei uns Replacements macht. Und die müssen meistens sehr, sehr geheim ablaufen. Das heisst, dort ist natürlich die Indikation, dass jemand zu uns kommt, sehr, sehr gross und sagt, okay, wir brauchen einen Experten, der das aus einer neutralen Perspektive macht. Dann kommt er zu uns und sagt, okay, wir haben das und das im Bedürfnis und das stellen wir uns vor, das ist der Gehaltsrahmen. Und somit fangen wir natürlich dann in einem ersten Gespräch mit dem Kunden sehr konkret Bedürfnisse abholen und versuchen dort, unser erstes Bild ein bisschen zu schaffen, wie das ungefähr aussieht. Nach Abmachung von diesen Bedürfnissen und klaren, sagen wir jetzt mal, Eckdatenfestlegung gehen wir dann raus und fangen da die Kandidaten wirklich zu evaluieren. Und in diesen Fällen sind es meistens direkt, also wir gehen wirklich direkt auf die Leute zu, entweder über LinkedIn, wir haben sie in der Datenbank, wir kennen sie bereits, ja, und sprechen sie an. Durch die Ansprache wird es dann sehr konkret, wo man sagt, um wer es geht. In so einem Fall, wo es confidential ist, also wo es unter Geheimhaltung steht, wir haben meistens noch einen Geheimhaltungsvertrag unterschrieben, also ein NDA, dass auch dort eine gewisse Geheimhaltung stattfindet. Und dann findet das erste Gespräch statt zwischen uns und dem Kandidaten. Wir gehen wirklich genau ins Detail, auch nochmal zu erklären, um was es geht, was ist die Stelle, wo sind vielleicht Probleme. Wir sind da sehr transparent, weil unsere Kandidaten natürlich, für die ist es wichtig, dass die Transparenz auch haben und wissen, okay, wenn ich so etwas eingehe, vor allem wenn es jetzt ein Replacement ist oder ein Ersatz, ist das noch viel wichtiger, um dort auch die Transparenz zu spielen. Und dann mit dem Okay vom Kandidat gehen wir dann ein Stück weiter, ja. Und dann geht es dann richtig Shortlist. Und eine Shortlist, wie das als Anglizist ist, merke ich einmal selber, wenn ich davor rede. Es ist wirklich, wenn es darum geht, die 3 bis 5 Kandidaten zu haben für den Kunden und zu sagen, schau, das ist unsere Auswahl für dich, für diese Rolle. Dann gibt es eine erste Sichtung vom Kunden. Der Kunde schaut sich die Profile an, spricht die intern ab, vielleicht mit dem CEO oder in dem Fall meistens auch mit der Geschäftsleitung, weil dann ja unten darf niemand involviert sein, sondern es ist wirklich immer noch so ein bisschen auf einer Ebene, wo das auch wieder spiegelt. Und nachher kommen sie zurück und dann sagen sie, Fabian, wir wollen gerne den und den und den sehen. Und aus diesen Gründen, aber sagt der andere mal nicht ab, weil es kann ja sein, dass die zwei vielleicht doch nicht so gut sind, weil der dritte wäre vielleicht auch noch gut, aber jetzt wollen wir mit 2 anfangen. Es gibt ganz viele verschiedene Szenarien dort durch. Wir aus einer Recruiter-Sicht, Herantersicht, versuchen natürlich so viel wie möglich ins Spiel zu bringen. Und nicht aus Selbstgefallen, überhaupt nicht, sondern mehr auch für den Kunden, dass er merkt, dass er einen Prozess starten kann, dass er wirklich auch die Risiken nicht von denen nicht irgendwie nachher beeinträchtigt wird, weil einer absagt, einen anderen Job annimmt, einem gefällt es vielleicht nicht, entspricht nicht der Vorstellung. Und das sind so Evaluitäten, die wir natürlich als Experten und Profis unsere Kunden immer vorbereiten. Aus dem heraus gibt es nachher erste Gespräche zwischen Kunden und Kandidat. In so einem Fall, jetzt komme ich wieder zurück auf den Geheimhaltungsfall, wie es ein Ersatz ist, findet der meistens in den Räumlichkeiten bei uns statt, dass man wirklich auch die Geheimhaltung kann geben und dass der Kunde im neutralen Ort ist und der Kandidat. Wenn es dort weitergeht in eine zweite Runde und beide sagen, hey, es ist okay, dann holen wir das Feedback ab, auf beiden Seiten schauen, was kann noch angepasst werden, was stimmt noch nicht so. Gibt es Fragen, die schon nach der ersten Runde sind, dass man da versucht, wirklich auf ein Niveau zu kommen, wo alle Fragen beantwortet sind. Zumindest, wenn alle, ich sage jetzt immer 95%, natürlich darf im Prozess jetzt immer Fragen geben, die auch am Schluss erst beantwortet können werden oder erst, wenn man dann wirklich anfängt. In einer zweiten Runde geht es dann vielleicht weiter zum Verwaltungsrat, wo dann vielleicht auch noch jemand dazukommt und sagt, hey, der wird ja noch sehen, das wird noch weiter besprochen. Man geht dann vielleicht auch in die Salärthemen rein, wo in der ersten Runde vielleicht mal abgeholt werden irgendwo. Das sind ja Themen, die wir auch weitergeben. Also wir geben dem Kunden auch aus dem Gespräch heraus, wo der Kandidat ist, was er so erwartet. Auch das immer sehr im Verhältnis zur Relation natürlich, was kann der Markt bieten, was ist die Stelle, wo sie ist. Und das ist natürlich auch schon ein Filter, den wir haben. Nicht jeder CFO da außen verdient gleich viel. Und wir müssen dort schon ein bisschen eruieren, was ist der Kandidat da bereit, zum Abgehen, Aufgehen, Erwartung etc. Das ist ganz, ganz wichtig. Nach dem zweiten Gespräch ist sicherlich auch dort entscheidend, dass dann der Kunde wieder sagt, hey, das war wirklich ein super Gespräch gewesen. Wir haben vielleicht noch 1-2 Fragen, wo man vielleicht über eine mögliche Referenz oder über eine mögliche weitere Person eruieren wollen, dass wir die Fragen klären können. Auf der Kandidatenseite gibt es vielleicht auch noch Rückfragen. Und dann kommt es irgendwo zum Offer. Ganz einfach, es ist ein einfacher Prozess mit zwei Runden. Er meint, die können auch bis zu 5-6 sein. Das möchte ich da betonen. Also wir haben viele Prozesse, die gehen zwischen 3 bis 6 Monate. Also das ist nicht ganz unüblich. Und je nach Branche und Position ist das kürzer oder länger. Aber ich glaube, auch dort ist wichtig, dass wir natürlich wieder als Mediator dazwischen stehen und wirklich auch die zwei Parteien versuchen, näher aneinander zu bringen. Und das braucht viel Fingerspitzengefühl, speziell in einer Offertenphase, wo es wirklich darum geht, hey, der Kunde bietet dir das und das und das ist, das so sieht es aus. Und der Kandidat sagt, nein, ich kann nicht nur das und das wählen und das ist eigentlich viel zu tief. Und dann versucht man, so ein bisschen die Annäher miteinander zu machen. Und auch da spielt mir natürlich sehr eine wichtige Rolle, weil der Kunde kann wirklich sagen, okay, das ist das, was wir offerieren und vielleicht gibt es dort noch etwas zu schrauben. Und ich versuche gleichzeitig mit dem Kandidat so ein bisschen einen gemeinsamen Nenner zu finden, auch mit dem Kunden. Und meistens, und das ist Erfahrung, wenn sie es miteinander machen, entgleitet das relativ schnell, die Phase. Und dort sind wir natürlich wieder ein Mehrwert und den kannst du nicht beziffern in Zahlen, weil das ist einfach ein Mehrwert, der eine gewisse Garantie auch für ein Offer accepted, wie das im Anglosächsischen sagt, wirklich, dass dann das zur Annahme von der Offerte kommt. Und das ist eine extrem wichtige Arbeit auch von uns. Dann ist aber noch nicht fertig, wenn jetzt der Kandidat das Offer annimmt und sagt, hey, mal, das ist genau das Richtige. Dann gibt es noch einen Prozess, wo man auch den Kandidat begleitet, zum Kündigung auszusprechen. Das ist nicht ganz einfach. Auch da nicht vergessen für den Kandidat, mal eine Kündigung aussprechen am jetzigen Arbeitgeber. Und dort, wenn jemand gut ist, gibt es immer wieder die Situation, dass der jetzige Arbeitgeber nochmal mit einer Gegenofferte kommt, nochmal den Lohn auftut oder irgendwelche andere Wege findet, zum Versuchen, den Kandidaten zu heben. Passiert häufig. Und ist etwas, wo wir natürlich auch mit vorbereitet sind. Und wir müssen auch bereit sein für die Situation und die richtigen Argumente finden, weshalb man nicht sollte, da gibt es sehr viele gute Argumente, dass man nicht sollte auf eine Gegenofferte eingehen. Sondern, zum Beispiel? Ja, das habe ich gewusst. So. weil einfach, also rein statistisch ist so, die Leute, oder die Kandidaten, die das annehmen, zu einem gewissen sehr hohen Prozentsatz, funktioniert das nicht. Das sind innerhalb von 18 bis 24 Minuten nachher auch weg. Okay. Das ist einfach rein statistische Regel. Und irgendwo ist Vertrauen gebrochen. Irgendwo ist Vertrauen gebrochen, oder nicht gebrochen, aber es ist irgendwo so ein Hick drin, wo vorher vielleicht etwa 10 Jahre dort geschafft hat und nie ein Thema war. Mhm. Auf einmal kommt er und jetzt bleibt er, weil er ein anderes Angebot hat. Das ist immer ein heisser. Alle sagen, es ist kein Problem, aber irgendwo verhebt es nicht. Und das ist auch dann, was die Statistik dann zeigt nachher, dass das dann auch nicht funktioniert, langfristig. Und darum, das war jetzt ein Argument gewesen, ich hoffe, das lange für dich. Und darum kommt das nachher wirklich ins kommt das nachher so ein Spiel, wo man da versucht, auch den Prozess, bis wirklich der Kandidat startet, beim Kunden, weil auch der Weg von der ganzen Kündigungsfrist ist lang. Wenn man überlegt, dass etwa 2, 3, sogar 4, gewisse, wir haben 6 Monate, das ist eine lange Zeit auf dem Arbeitsmarkt, da kann sehr viel passieren. Einerseits auf der privaten Seite, aber andererseits auch, dass andere Offerten kommen, dass andere Angebote kommen. Das hast du wirklich alles gesehen durch. Und da ist eine wichtige Phase, dass man die Kandidaten wirklich auch begleitet. Bis ans Ende, wo es anfangen beim neuen Arbeitgeber. Für uns ist es noch nicht ganz fertig, weil dort ist der Prozess geht weiter, wo wir die Kandidaten auch begleiten während der Startphase. Wirklich auch regelmäßig Feedbacks abholen beim Kunden, aber auch beim Kandidaten. Und da ist, glaube ich, wichtig, auch da wieder die Mediatorenrolle einzunehmen, zu sagen, hey, läuft alles, klappt alles, wie wir das vorgestellt haben, gibt es vielleicht gewisse Reibungspunkte oder Sachen, die vielleicht nicht so laufen, wie wir das erwartet. Und da ist wichtig, dass wir die Rolle wieder einnehmen und sagen, hey, wie können wir unterstützen? Und das funktioniert eigentlich recht gut bis so irgendwo Ende Probezeit und drüber und nachher läuft dann der Kandidat eigentlich so auf dem Kunden, wo die Dienstleistung bezogen hat, eigentlich relativ gut und wir sind dann immer so ein bisschen unregelmäßig. Am Anfang ist es wirklich alle 2 Wochen, dann einmal im Monat und nachher ist es ein 1,5 Jahr, wo man schaut, wie es läuft und wie es geht und dass man da in Kontakt bleibt. Also ist jetzt so, oder was sind die Kriterien so für den Arbeitgeber und nachher vielleicht auch für den Arbeitnehmer, wieso man jemanden nehmen will, oder als Arbeitnehmer, wieso man jetzt seinen Job wechseln würde. Und was sind so eben so die Kriterien, wo man sagt, hey, auf das schaue ich jetzt und das ist nachher entsprechend auch relevant für die Entscheidung, ob ich die Stelle annehme oder eben entsprechend dann nicht. Die sind recht unterschiedlich. Mhm. Und das ist wirklich je nach Fall ist es auch ganz, ganz verschieden. Ich glaube, die Kriterien, dass man muss aus Kunden- und Kandidatensicht muss man ein gutes Bauchgefühl haben. Das ist mal das Wichtigste. Kann man sich vorstellen, die Nächsten, und das ist immer meine Ansprache, die ich halte an meine Kandidaten und auch an meine Kunden, kann ich mir vorstellen, die nächsten 4, 5, 6 Jahre mit dieser Person zusammen zu arbeiten. Mhm. Wenn es vielleicht noch einen Schritt weiter geht, gibt es auch so gewisse Spiele, die wir immer spielen, sagen, könntest du dir auch vorstellen, mit dieser Person bis auf Genf und wieder zurück im Auto zu fahren? Ist das etwas, was du dir vorstellen kannst? Aber es sind dann recht nahe Beziehungen, halt, wo dann irgendein Teamchef mit einem Mitglied für sein Team sucht, wo man wirklich die Persönlichkeit muss einfach stimmig sein und das Zwischenmenschliche muss einfach passen. Es ist nie perfekt, jedes Recruitment und alles, die Beziehung, die man schafft, ist nie perfekt, aber man versucht so nahe wie möglich als Perfekte anzukommen, natürlich. Und nachher gehört manchmal in der heutigen Zeit, man lässt ja sehr viel, Salär ist nicht mehr Nummer eins, wo der Grund ist, dass jemand wechselt oder jemand eine neue Stelle annimmt, sondern es gab sehr viel um Themen wie Flexibilität, wie ist die Atmosphäre, wie sind Bedingungen, was sind so die Fringe Benefits und so weiter. Ich glaube, das sind sehr viele Kleinigkeiten, die dann gleich zum grossen Thema können werden. Aber wichtig ist, dass man irgendwie so ein bisschen wieder den gemeinsamen Nenner findet, wo man wirklich sagt, hey, das passt für mich und das passt für dich und dann können wir zusammen. Wenn man das findet und dort so ein bisschen den Match, wie man so schön sagt, findet, dann sind es meistens, und ich sage wirklich irgendwo 85-90% sind sehr langfristige Beziehungen. Und das ist etwas, wo, glaube ich, unser Job dann wieder, und ich könnte euch vorstellen, wenn eine Platzierung passiert und wenn der Kandidat sagt, ja, ich nehme den Job und der Kunde sagt, das ist genau das, was wir gesucht haben, das Gefühl, für mich als Recruiter, als Headhunter, ist unbeschreiblich. Das ist, glaube ich, etwas, wo kein anderer Job so wieder gibt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wenn schwierige Zeiten hast, wenn vielleicht lange Schwierigkeiten gehabt hast, zum Business können, an mich jetzt auch zurückerinnern. Das hat mich immer wieder aufgeholt und wirklich antrieben, um das bis ins Unendliche zu machen. Und das ist etwas, was mega schön ist, wenn es dann klappt, schlussendlich. Aber du machst jetzt das schon viele, viele, viele Jahre, oder? Mhm. Gibt es irgendwie so ein bisschen Kriterien von Arbeitnehmern, die sich in den letzten Jahren jetzt irgendwie merklich für dich geändert haben oder Prioritäten, die sich verschoben haben? Ja, ich glaube, das ist, wie vorher ganz kurz gesagt, ich glaube, das Thema Nummer eins, und das hat sich, und das kann ich als Beispiel bringen, am Anfang, sage ich jetzt mal, vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren, das erste Thema war, okay, wie viel verdiene ich im neuen Job? Mhm. Was kann ich verdienen? Mittlerweile ist so ein bisschen viel der Teil, okay, was ist die Work-Life-Balance? Was ist Flexibilität? Das sind so ein bisschen die 2, 3 Fragen am Anfang, die einfach immer noch vor dem Kalt kommen. Und das ist etwas, was sich extrem verändert hat und wo ich ja merke, dass auch die Kunden langsam auf dieser Schiene sind. Also ich habe schon Kunden, die sagen, okay Fabian, wir suchen das und das. Die Homeoffice-Tags sind so. Ohne, dass überhaupt über etwas ganz anderes geredet worden ist. Also man merkt da schon eine gewisse Akzeptanz von diesem Thema innerhalb von der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und auch der Wunsch, dass das relativ schnell geklärt wird. Darum auch heute Kunden, die vielleicht Schwierigkeiten haben, aus irgendwelchen Gründen überhaupt Flexibilität können anzubieten, haben es schwieriger, auf dem Arbeitsmarkt gute Leute zu finden. Aber das ist wieder ein eigenes Thema natürlich. Dann gibt es gute Gründe, wieso, dafür und wieder. Aber einfach, dass das auch immer wieder ein Thema ist, ist schon etwas, was sich extrem verändert hat in den letzten paar Jahren. Du hast mir letztens, wenn wir gerade zum Stichwort Homeoffice sind, du hast letztens zu mir so gesagt, als so, wie sagst du, zugespitzte Formulierung, hast du gesagt, im Homeoffice wird niemand CEO. Genau. Tell me more. Ja, sicher. Ich glaube, das ist, ist etwas, wo ich immer wieder predige. Ja. Ich gebe einmal im Jahr gebe ich noch einen Workshop an der HSG, wo es auch darum, wo es um MBA-Studenten geht. Es sind alles irgendwo schon in Leadership-Manager-Funktionen. Mhm. Und das ist immer wieder ein Satz und ein Punkt, den ich bringe, wo ich einfach immer wieder die Augen führe. Von daheim aus ist es einfach schwierig, ich rede nicht von politischen Sachen, sondern wirklich einfach so ein das Management, das Leadership wirklich können zu leben, zu lernen, zu leben, weiterzugehen. Und das ist etwas, wo man wirklich nur vor Ort kann, wirklich nur mit den Leuten im Office und wirklich das auch können wirklich weiterzutreiben, die ganze Geschichte. Und das ist etwas, wo wo viele auch von Junior-Managers und sehr ambitionierten Leuten und die wirklich auch Chef werden immer ein bisschen unterschätzt wird und sagt, ja, aber ich will jetzt die 3 Tage Homeoffice und nebenan will ich noch ein grosses Team und will das und das. Und sage ich, hey, ja, die Wunschliste ist gut, aber in der Realität funktioniert es einfach nicht so. Und da müsst ihr euch arbeiten, müsst ihr einen guten Mittelweg finden. Ich bin absolut auch, also nicht, dass es das falsch verstanden wird, ich bin absolut auch für Homeoffice, aber in einem gesunden Verhältnis und in einem Verhältnis, dass wirklich auch das Unternehmen etwas von dir hat und dass du etwas kannst mitnehmen. Auch da wieder von daheim lernst du einfach nicht so viel wie vor Ort und du hast Mühe, gewisse Sachen relativ schnell mitzunehmen. Ich glaube, die besten Leaders und die besten Managers im heutigen Dasein sind die, die das können verbinden können. Die wissen, wie ein Team führen vor Ort, im Büro, die wissen, wie ein Team führen von daheim. Weil das sind 2 verschiedene Paar Schuhe und das muss gelernt sein und das muss richtig angewendet sein. Und wenn man das kann verinnerlichen und wirklich so ein bisschen auf die Spitze treiben, dann hat man sehr gute Chancen, auch Karriere auf Management-Ebene können zu machen. Aber wie, du hast vorhin gesagt, Work-Life-Balance wird immer wichtiger, aber wie gross ist so ein bisschen der Hunger noch von den Leuten oder von den jüngeren Leuten, so ein bisschen wirklich Karriere zu machen? Ich glaube schon, dass der Hunger noch sehr gross ist. Ich glaube, ein bisschen eine Fehlinterpretation von dieser gewissen Generation, wo ich jetzt vielleicht drin bin oder noch eins drüber, wo das Gefühl hat, die Jungen wollen gar nicht mehr. Oder sie haben die Ambition nicht dazu. Sie vermitteln das einfach anders. Und wir haben, glaube ich, sehr talentierte und sehr, sehr gewillte Junge auch, die kommen. Und ich sehe das immer wieder. Ich, in allen Gesprächen und in allen Meetings, die ich habe, das ist unbändig der Wille. Aber sie tun dann anders erstens mal formulieren. Ja. Und sie leben dann per se anders. Sie haben das Gefühl und sie haben das Wissen und glaube auch ein bisschen den Glauben daran, dass es anders auch geht, funktioniert. Und davor bin ich auch absolut überzeugt, dass es anders geht, weil du managest ja eine andere Generation. Und wenn da mit dem Alter top-down und ich bin der Chef und jetzt machen die das, das funktioniert nicht. Sondern es muss einen Weg geben, dass trotzdem Ziele erreicht werden können, auch die Leute wirklich geführt werden können. Und das ist ein wichtiger Prozess, weil Leute führen ist nicht etwas, das jeder kann. Das ist nicht etwas, wo man heute und morgen lernen kann. Das ist ein Prozess und etwas, wo man auch ein bisschen geboren sein muss für das, ein bisschen der Typ sein dazu. Und dort gibt es sicherlich sehr viel, nicht Diskrepanz zwischen den Generationen, aber dort glaube ich sehr an die neue Generation und die Jungen, dass die das genauso wollen. Und vielleicht sogar ein bisschen besser machen als die Älteren. Aber das wird sich erst noch ein bisschen zeigen. Im Sinn von cleverer, oder wie meinst du? Smarter? Ja, smarter, anders. Einfach anders. Und anders hat nichts mit clever zu tun oder smart, aber es hat mit dem zu tun, dass sie die Welt anders sehen und dass sie das Business anders sehen und wissen, dass es auch funktionieren kann, wie sie das Gefühl haben, dass es funktioniert. Und das ist ein bisschen der Clinch, glaube ich, den wir haben. Speziell, wenn ich jetzt an die sehr seine Leute glauben, die immer noch glauben, okay, ich muss 5 Tage im Office sein, du musst deine KPIs musst jeden Tag erfüllen, sonst schaffst du es nicht. Sondern nein, die KPIs können vielleicht müssen wir andere KPIs mal anfangen. Wir müssen die anders versuchen einzusetzen, vielleicht auch anders zu messen. Mit der Art und Weise, mit der spielerischen Art und Weise, wo die Jungen wirklich auf das Schiff aufkumpeln und sagen, hey, cool, das macht Freude und da habe ich Spass und so kann ich Ziele erreichen. Aber ohne Fleiss und ohne Arbeit geht es dann schlussendlich gleich nicht. Also das möchte ich schon auch nicht sagen, dass nur Influencer nachher erfolgreich sind. Das ist nicht der richtige Weg. Es braucht dazu doch auch ein bisschen Durchhaltevermögen und vor allem auch Wille und vor allem auch der Hunger nach Erfolg. Der muss unbremst sein. Aber das ist krass, das Stichwort Durchhaltewille. Das ist, glaube ich, etwas, auch bei mir im privaten Umfeld, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das hat mega nachgelassen. Dass man nach dem ersten Frust, es geht jetzt nicht nur um den Job, gell? Aber auch nach dem ersten Frust geht man schon auf. Ja, und da ist vielleicht jetzt zu dem, was ich vorher gesagt habe, vielleicht ganz das Gegenteil, weil das ist etwas, glaube ich, wo man der alten Generation, und ich zähle mich dazu, ich bin jetzt 42, ein bisschen kann abschauen kann, um zu sagen, hey, ihr habt es noch durchgezogen. Ihr habt einfach mal, wenn es mal nicht gegangen ist, hat man einfach gesagt, jetzt ziehen wir es einfach mal durch. Ja. Aber ich glaube, dort hast du recht, da gibt es so ein bisschen den Spalt, zwischen, hey, jetzt gebe ich einfach schnell auf, jetzt geht es nicht, weißt du was, ich wechsle den Job. Oder, hey, nein, jetzt gehe ich nochmal, ich glaube daran und ich will das. Und ich habe mir gesagt, ich will das 4 Jahre machen und jetzt mache ich das und ich schaffe das. Ich glaube, das sind schon Sachen, wo, wo vielleicht die neue Generation ein bisschen nicht hinein, aber das ein bisschen anders sieht und, ja, und die Welt einfach schneller dreht. Und wir sehen das relativ häufig. Wir haben jetzt auch auf vielen CVs, die ich jeden Tag anschaue, siehst du der klassische Grossfirmen-Mitarbeiter, Arbeitnehmer, der 25 Jahre bei der gleichen Firma ist, von denen gibt es nicht mehr so viel. Mhm. Sondern es sind wirklich eher die, die alle zwei Jahre wechseln, wo auch Kunden langsam fängt, das auf dem Schirm haben und nicht mehr so komisch anschauen wie, mhm, wie vor 5-6 Jahren. Aber halt, das ist wirklich so ein bisschen, und du hast absolut recht, so ein bisschen ein Trend, wo meiner Meinung nach leider ein bisschen eingeschlagen hat. Sicherlich etwas, wo viel mit Durchhalten will zu tun hat und vielleicht auch ein bisschen mit der Generation. Ja. Ich weiss, es gibt keine perfekte Karriereplanung, aber jetzt so ein bisschen, wenn jetzt du müsstest einen Tipp geben, einfach so einen generellen Tipp, wie würde so eine Karriereplanung aussehen? Ich glaube, es gibt verschiedene Levels, wenn das man so darf sagen, in deiner Karriere. Ich glaube, das Wichtigste ist sicherlich, dass du am Anfang von deiner Karriere so ein bisschen den ersten und zweiten Arbeitgeber gut wählst. Was ist es für eine Richtung, die ich gebe? Mhm. Ist es, jetzt als Beispiel, ist es eine Bank, ist es eine Beratungsfirma, ist es ein Fintech, ist es ein Startup, ist es ein Industriebetrieb? Und aus dem heraus entwickelt sich nachher relativ viel, auch mittel- und langfristig in deiner Karriere. Und darum ist der erste Entscheid schon relativ wichtig, auch so ein bisschen zum Richtig gehen. Weil rein technisch gesehen, aus meiner Sicht als Recruit und Headhunter, ist natürlich ein Industrie- oder Branchenwechsel extrem schwierig. Mhm. Und das ist heutzutage immer noch etwas, wo extrem schwierig ist, auch zu machen. Darum der erste Schritt ist entscheidend. Nachher komme ich auf die Stichwort zurück, so ein bisschen durchhalten will, speziell am Anfang, vielleicht ja. Jetzt mache ich es mal auch für die CV mal noch das Jahr oder hänge noch eins dran, einfach um ein bisschen Konstanz zu bringen. Weil das ist das, wo nachher der neue Arbeitgeber oder der zukünftige Arbeitgeber absolut das Auge drauf hat. Sagen, hey, der gefällt mir, der ist nach dem Studium 4 Jahre dort gewesen, 3 Jahre dort und jetzt kommt er zu mir, jetzt hat er den Rucksack, hat er sich gefüllt mit Wissen und jetzt kann er den bei mir auspacken. Und das ist das, wo heutzutage immer noch am besten ankommt bei allen Arbeitgebern. Aber auch, wenn jetzt etwas selbstständig machen willst, das ist genau das Gleiche, wenn du denkst, hey, jetzt will ich wirklich ein eigenes Business aufziehen. Der Rucksack, den hast du gefüllt irgendwo. Und mit dem kannst du nachher spielen. Mhm. Mit dem kannst du nachher wirklich auch Sachen verändern. Nur wenn der leer ist, ist es einfach schwierig, dass du nachher wirklich auch den Erfolg hast, bis ins mittlere und hohe Alter durchziehen. Aber ich finde, jetzt glaube ich sogar mittlerweile ist es noch schwieriger, aber als Junge, sagen wir jetzt mal als 15-, 16-Jähriger, wie findest du heraus, was zu dir passt? Ich finde, das ist mega, mega schwierig, weil mittlerweile mit Influencer, Social Media und, gibt es ja in der Theorie so viele Möglichkeiten, in welche Richtung dass man will oder kann gehen. Was ist so ein bisschen das, wo du sagst, wie findet man seine Passion oder das, was zu einem passt? Ich glaube, das Schöne einerseits an unserem Schulsystem in der Schweiz ist, dass man lange Möglichkeiten hat, verschiedene Dinge zu lernen und auszubilden und sich weiterzubilden. Nur ist halt einfach im Arbeitsleben und im Arbeitsalltag ist das relativ schwierig, wie ich vorher gesagt habe, neben die Branche oder Industriewechsel etc. Das ist extrem schwierig. Ich glaube, was ich immer sage, speziell in diesem Alter, ist jetzt nicht per se, wo ich mich fokussiere oder wo ich täglich Kontakt habe mit diesen Kandidaten, aber gleich etwas, wo mich viele auch Junge fragen, wo ich immer sage, hey, überlegt zuerst, was interessiert dich am meisten? Welche Industrie? Mhm. Sind es Banknötchen? Ist es die Maschine? Ist es die Autobranche? Was ist es, was sie packt? Und wenn du Passion für etwas kannst entwickeln und etwas kannst für dich selber herausfinden und das hast, ich glaube schon, dass du es auch mit 15, 16 so ein bisschen das Gefühl hast, für was dich interessiert. Und nicht, weil jetzt der Papi sagt, du musst jetzt Doktor werden, aber eigentlich interessiert die Auto viel mehr. Ja. Wieso gehst du nicht in die Autobranche? Wieso versuchst du nicht, dort einen Weg zu finden oder eine Anstellung zu finden oder ein Studium zu finden, wo die richtig zielt? Und das kann ja auch breit sein. Das kann im HR sein, das kann im Finance sein, das kann im wirklich alles sein. Und darum glaube ich, dort ist wirklich deiner Passion zu folgen, ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor, um auch wirklich langfristig happy zu sein. Weil was am meisten passiert ist, du hast Leute, die sagen, okay, jetzt habe ich mal eine Ausbildung gemacht, jetzt gehe ich mal rein, nach oh, gefällt mir gleich nicht so, gehe ich ins Nächste. Dann ist mit dem Chef noch irgendetwas und mit den Mitarbeitern noch irgendetwas. Und dann hast du bis 30 hast irgendwie fünfmal die Stelle gewechselt und dann bist du einfach für den Arbeitsmarkt schon nicht mehr so attraktiv, wie du eigentlich könntest sein, wenn du deine Passion versucht hast, so früh wie möglich, ein bisschen Weg zu gehen. Wir sagen, in unserem Fachjargon ist das immer der rote Faden, ja, wo man wollen sehen als Recruiter und als Headhunter. Und der Kunde aber auch immer noch will sehen. Weil das ist etwas, wo man nachher extrem viel kann erzählen kann über einen roten Faden. Wenn du ins Interview gehst und du kannst erzählen, wieso du seit 15 in die Stationen gemacht hast und jetzt bist du 28, das ist extrem spannend, dass du aus dieser Geschichte, aus dem roten Faden, aus dem CV alles kannst rausziehen. Und dann hast du manchmal eine schlechte Erfahrung oder hast mal nur 1,5 Jahre, aber wenn du Geschichte kannst erzählen, und die geht auf bis zum Schluss, ist das genial. Unabhängig natürlich, da kommt dazu, für uns als Recruiter, wir brauchen Spezialisten. Das heisst, das ist nochmal der Unterschied, wir brauchen dann wirklich die mit der Erfahrung und wirklich genau das, was der Kunde will. Ja. Aber das ist wie so dann nochmal eine Seitenerscheinung, die wichtig ist für uns. Aber jetzt aus deiner Beobachtung, was hast du das Gefühl, wie viele Leute, prozentual, wenn du das beziffern kannst, machen etwas, wo ihnen auch Spass macht und wie viel machen etwas, um vielleicht in der Gesellschaft ein gewisses Standing zu haben, etwas gegen aussen zu tragen, wo vielleicht in der Gesellschaft bei uns mittlerweile wichtig ist und wie viel eben machen es eigentlich aus Spass und Leidenschaft, whatever. Ich glaube, es machen erschreckend wenig Leute das, was ihnen wirklich Spass macht. Und ich kann das auch ein bisschen speziell als Recruiter zum Beispiel in der Schweiz, unser Ansehen vom Job per se, man kennt das nicht, das ist vielleicht in Amerika gross oder in Deutschland, in der Schweiz kennt das niemand. Das ist Personalvermittlung. Was heisst das etc.? Das hat mit Ansehen zu tun, dass jemand das Gefühl hat, okay, du machst das, aber was dahinter ist und was Passion dafür ist und das ist die Leidenschaft. Ich glaube, das ist etwas, wo nachher viel mehr zurückgibt und du kannst viel erfolgreicher sein, als wenn du sagst, du bist einfach Ingenieur oder Doktor, weil es einfach angesehen ist in der Gesellschaft. Ich glaube, was der Vorteil ist und etwas, wo uns die nächste Generation, die nächsten zwei Generationen sicher vorhaben, du hast vorher davon geredet, von Influencer und so weiter, die haben sicher irgendwo so ein Spagat geschafft, um auch Sachen zu machen, wo sie interessiert. Ja. Ich sage nicht, dass das für sie vielleicht dann wirklich so hat. Die Realität ist immer noch mal anders als wirklich alles andere. Das wissen wir aus den Medien und aus allen Geschichten, die wir gehört haben. Aber dort gibt es sicherlich einen Spagat, wo dann die ältere Generation noch mehr gemacht hat, was muss gemacht werden oder was auch von den Eltern gewünscht ist etc. Und ich glaube, das ist so ein Spagat, wo manchmal muss angeschaut werden oder verstanden werden muss, dass man irgendwo wieder zurück die Leidenschaft, die Passion muss und sollte finden, etwas können zu machen, weil das Leben ist erstens zu kurz, zweitens, wir arbeiten gleich mindestens jetzt noch 65 Jahre, von denen haben wir vielleicht 20 oder 15 studiert. Also es ist ein langer Arbeitsweg und wenn du etwas machen musst, was du nicht gerne machst, das ist tough. Was mich mega interessieren würde, ist so ein bisschen, in dem Level, wo du ja rekrutierst, ist ja sehr, sehr viel politisch. Politisch im Sinne von innerhalb von der Firma, kann auch innerhalb von der Branche, whatever sein. Wie beobachtest du das so? Hey, im Fall nicht nur. Ich glaube, das Politikum, das ist immer ein Thema, wenn es wirklich, das ist sehr branchenabhängig. Mal per se und dann hast du gewisse Levels, wo es natürlich, ich sage jetzt mal auf C-Level, das machen wir nicht irgendwie als Fokus überhaupt nicht. Dort ist sicherlich noch ein bisschen anders. Dort ist sehr viel Politik auch verbunden und das ist Teil davon. Aber natürlich, sobald man irgendwo Management, Leadership, Führungsfunktion hat, ist Politik irgendwo ein Spiel. Umso grösser die Firma, umso mehr. Und ich merke es natürlich bei den kleinen Startups sowieso noch viel weniger, aber auch irgendwo so ein bisschen im Bereich, wo es im KMU ist, geht schon auch noch ein bisschen mehr um Hands-on und wirklich Hemdsärmelig und wirklich anstehen und machen. Und das ist auch schön so, wo wirklich auch die Leistung noch mehr gewertet wird als deine Fähigkeiten, so mit den Leuten, mit den richtigen Leuten, die richtigen Sachen zu sagen, die richtigen E-Mails zu schreiben. Und das ist das, was auch in der Branche, und darum sage ich, es ist ein bisschen branchenabhängig, auch ein bisschen, wo was passiert. Politik merken wir, Ja, ich habe es natürlich erlebt. Es ist natürlich auch, wenn du grosses Unternehmen schaffst mit mehr als 5'000 Mitarbeitern, das gehört zum Job. Und vor allem, wenn du in einer Führungsfunktion bist, wenn du gewisse Verantwortung hast, wenn auch deine Konkurrenz gross ist und irgendwo versuchst, dich auch ein bisschen zu etablieren und besser dazustehen als vielleicht der und der. Das sind Sachen, die dann mit dir automatisch passieren, wenn du lang für das Unternehmen tätig bist und vielleicht auch so ein bisschen so reingenommen wirst und dann Teil davon bist. Und da versuchst, und da ist immer gut, wenn Leute sich selber reflektieren und sagen, hey, jetzt brauche ich etwas mit weniger Politik. Und sage ich, frage immer, okay, was hast du denn das Gefühl, ist Politik für dich? Da können sie meistens sehr gute Beispiele bringen, die aber mehr mit klassischen Machtkämpfen zu tun haben, als wirklich Politik per se. Weil Politik geht dann schon noch ein bisschen weiter. Und Machtkämpfe sind meistens zwischen 1-2 Personen auf ähnlichen Stufen und sie haben jetzt irgendein Problem, wer das nächste Team übernimmt und so. Das sind dann meistens sehr interessante Gespräche, die sich dadurch ergeben. Und die Lösungen dann auch sehr nahe sind für einen neuen Arbeitgeber, der sagt, hey, bei uns läuft das so. Der Kandidat, so einfach geht das. Das interessiert mich. Und dann gibt es neue Wege. Aber, es gibt auch Fachspezialisten, die das wirklich auch einen Weg suchen, aus dem raus. Und darum eben auch viel, was Management verlöhnt und sagen, hey, ich will nichts mehr zu tun haben mit Management und Leuten, sondern wirklich einfach, ich habe Freude an dem, was ich mache und ich will das machen und ich will das noch lange machen. Und darum jetzt einfach ohne Team und ohne Verantwortung, sondern nur mein Umsatz und meine Performance im Vordergrund steht. Und wie siehst du das so ein bisschen, der Umgang mit Druck? Du hörst auch immer wieder so, ja, der Druck nimmt allgemein, jetzt beispielsweise die Finanzindustrie, wo auch immer, nimmt zu, Jahr für Jahr zu, Ziel werden ambitionierter etc. Wie beobachtest du das so? Hey, ich glaube nicht, also das ist meine persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass der Druck anders ist als vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Ich glaube, er hat sich einfach ein bisschen verlagert. Wir haben vielleicht vor 10 Jahren auch ganz eine andere Wirtschaftssituation gehabt. Konkurrenz ist vielleicht grösser heute. Man hat Umsatzziele sind immer noch gegeben. Und so kann der Druck dann schon auch entstehen. Und ich glaube, der Druck ist mehr so ein bisschen etwas, wo die zu einem Ziel führt. Und wenn der Druck richtig einsetzt ist und mit dem richtig kannst umgehen, kannst du wahnsinnig viel erreichen. Aber, und du hast recht, viel zerdrückt auch und sind dann wirklich unter dem Druck, gehen sie wirklich ein. Und das ist so die Gefahr, glaube ich, mit dieser vielleicht neuen Ansicht an, wie geschaffen wird und so weiter, hat man das Gefühl, dass die Leute noch weniger Druck mit weniger Druck können umgehen. Und das macht die Situation ein bisschen anders zu früher. Und früher hat man es einfach ertragen und hat es versteckt. Und heute sagt man, nein, ich habe das Burnout. Nein, ich kann nicht. Ich brauche eine Pause. Oder was auch immer ist. Und das hat sich sicherlich verändert, aber Druck gehört zum Business. Ich meine, in jedem Sales-Job muss ich nicht erzählen, da braucht es Druck. Aber auch in allen anderen Industrien oder Jobs ist es extrem wichtig, dass mit einem gewissen Druck geschaffen werden muss, dass man Erfolg haben kann. Und das ist, von dem ist niemand verschont. Ja, absolut nicht. Aber wie siehst du so ein bisschen jemand, wo wirklich Karriere machen will. Nehmen wir wieder ein Beispiel Finanzindustrie, Vollgas geben, Familie will und. Wie einfach ist das, dass man das alles unter einen Hut kann bringen und entsprechend kann managen? Hey, extrem schwierig. Ich bin Vater von 3 Kindern selber. Ich weiss, was ich da erzähle. Es ist extrem schwierig. Die Herausforderung zwischen Familie, Job, gesunde Beziehung auch zu deinem Partner, Partnerin. Es ist extrem schwierig, aber ich glaube, etwas, und da kommen wir wieder zum Antrieb, etwas, was dich extrem antreibt. Du machst es für einen Grund, du hast irgendwo ein Ziel, eine Vision, du willst etwas erreichen. Das sind so Sachen, die nachher passieren. Aber ich glaube, es ist wie so, ich glaube, es ist etwas, wo jeder selber ein bisschen trägt. Und jeder selber muss ein bisschen mit dem können das gestalten. Ich glaube, das Schöne ist, man kann dann auch sehr viel Weg finden. Ich habe immer mehr auch wirklich Senior Leute, die sagen, hey, ich will 80% arbeiten. Oder ich will 60% arbeiten, weil ich will meine 1-2 Tage mit den Kindern das aufteilen, das Jobsharing. Wir haben so viel mehr Möglichkeiten heute als vielleicht noch vor 10-15 Jahren. Wo das noch nicht so angesehen ist und wo ich auch wirklich sehr erfahrene Damen und Herren habe, die sagen, hey, Part-Time oder wirklich Teilzeit ist eine Lösung und das ist lässig. Und das ist etwas, wo glaube ich, auch nicht weggeht und weggehen wird. Aber es macht es nicht weniger challenging, weil nur weil ich 80% arbeite, heisst nicht, dass ich dann an dem Freitag gleich noch 4 E-Mails beantworte und noch 2 Telefone gegen ihn. Und eigentlich schaue ich auf Kind und eigentlich, du kannst dir vorstellen. Also es ist immer so ein bisschen für und wieder. Das Schöne ist, ich glaube, dass man das dann irgendwie zusammen schafft und zusammen macht, egal wie es aussieht. Aber es ist nicht einfach. Ich glaube, es hat jeder Chef auch, der weiss, wo selber aus Touren ist, jeder Mitarbeiter, jeder. Kann auch jemand jung sein, muss nicht sein. Ich bin selber als Junior Consultant Vater gewesen. Also es ist heavy. Es ist heavy, weil du willst Ziele erreichen und du sprichst auf die Finanzindustrie an, da gehst du am Anfang einfach ohne durch. Da gehst du einfach 5-6 Jahre voll Gas und zwar nicht 100%, sondern 120. Und ich kann dir sagen, Zeiten kam am Anfang, bin ich nie vor einem 7-8 Jahr gekommen. Und mit einem Neugeborenen, Frau daheim, da musst du jemanden haben, der Verständnis hat. Ja. Und wenn das nicht funktioniert daheim, wenn du keine Basis hast, miteinander das können, ja, zu besprechen, zu gestalten und wir spüren einander durch, ist es extrem schwierig. Und da zerbricht auch immer wieder leider gewisse Partnerschaften oder Beziehungen und Situationen, wo dann meistens Kinder die Leidtragenden sind. Aber es ist Teil vom Business und es ist dann auch dort wieder ein Entscheid, wo wir zurückkommen auf die neue Generation und sagt, nein, ich will das nicht. Und ich will Teilzeit und ich will etwas machen, wo ich nicht muss jeden Tag Vollgas. Und wir haben schon einen Trend. Also viele Firmen, die ich heute zusammen arbeite, die vor 7-8 Jahren noch bis um 12 Uhr Abend gewisse Deals durchgezogen haben in der Finanzbranche, die gehen heute 6,5-7 Uhr sind die daheim. Also das hat sich schon stark verändert. Ich sage nicht, Belastung ist weniger in diesen 12 Stunden oder 10 Stunden, die sie im Büro sind. Und vielleicht nicht mehr so lange, aber gleich Belastung ist hoch. Und das widerspiegelt sich dann auch in der Lust, wie weit will ich kommen? Was will ich erreichen? Geht es ums Geld? Geht es um Flexibilität? Geht es um meine Familie? Was ist es? Apropos Familie. Wenn du jetzt einfach könntest wünschen, was ist das, was du für dich, deine Kind eigentlich wünschst für die berufliche Laufbahn? Aber was gibst du ihnen mit? Hey, ich glaube, das ist auf eine super Frage. Danke vielmals dazu, weil das ist etwas, wo jetzt, glaub, auch das ein bisschen aufholt und wiederholt, was wir vorher gesagt haben, was ich eingangs gesagt habe. Ich hoffe so fest, dass meine Kinder die Passion finden und die Leidenschaft. Ja. Weil denen ist egal, was sie machen. Denen ist egal, wo sie arbeiten etc. Wenn sie die Leidenschaft finden, die Passion für etwas, dann werden sie so oder so erfolgreich. Natürlich hast du vielleicht einen Job, der mehr zahlt oder weniger zahlt. Aber ich glaube bis heute, dass das nicht, dass dich das glücklicher macht. Und deshalb geht alles um die Leidenschaft. Und wenn sie die, und das hoffe ich für sie, dass sie relativ früh findet. Weil dann ist einfach nachher vieles, vieles einfacher. Ich kenne viele Leute und viele Gespräche, die ich geführt habe, wo wirklich Leute, nicht die Jahrzehnte, aber ein paar Jahre so, haben müssen einen Kreis machen, bis zu dem gekommen sind, was wirklich mit Leidenschaft betreiben. Und dann ist alles einfacher im Leben. Im Arbeitsleben, im Privatleben, für dich selber. Du hast eine gewisse, du hast also ein bisschen, einfach Selbstbewusstsein, das du vorher vielleicht nicht gehabt hast. Und das ist so etwas Schönes, wenn du das findest. Und wenn du das findest, ist das genial. Cool. Genial. Ich können wir spontan noch ein Game machen zum Schluss. Ich gebe dir ein paar Stichwörter, rühr dir die einfach so in den Kopf und du antwortest so, wie es gerade entsprechend spontan wirst. Mal schauen, wie spontan das ich bin, ja. Alles abgesprochen. Nein, ja, überhaupt nicht. Also, erstes Stichwort ist Leadership. Was fällt dir spontan? Man muss Liebe zu dem haben. Man muss es fühlen, man muss es gern machen, man muss können Probleme managen. Viel Probleme managen und vor allem Lösungen finden. Viel Passion für etwas, wo einfacher aussieht, als es ist. Meinst du, gibt es viele Leute, die in Führungspositionen sind oder Leaders sind, in Anführungszeichen, die das eigentlich gar nicht würden wollen machen und vielleicht das machen, weil es besser bezahlt ist als ein normaler Job? Ich würde es anders formulieren. Es gibt viele Leaders, wo Leaders geworden sind, weil sie einfach etwas machen, was sie schon lange machen, aber eigentlich im Inneren gar nicht wenn Leader sind. Das ist so ein bisschen eine Mischform zwischen das Zahlen ist das eine, weil ich sehe sehr viele Spezialisten, die mehr verdienen als Leaders, wenn es rein um Umsatz oder was auch immer Zielerreichung geht. Und das ist nicht mal der Aspekt, sondern mit dem Gefühl haben, sie sind Leaders, aber eigentlich im Inneren sind sie es nicht. Und dort dann die Ehrlichkeit haben, selber zu sagen, hey, weißt du was, komm, ich tue vielleicht einen Schritt zurück oder ich gebe das Team ab oder ich nehme die Stelle nicht an, weil es ist nur Leadership, weil eigentlich will ich jetzt ein Fachspezialist sein für irgendwie ein Finanzprodukt oder was auch immer. Das kann sehr verschieden sein. Ich glaube, die Ehrlichkeit muss man irgendwo entwickeln. Mhm. Und manchmal braucht es auch Hilfe aussen, um die Augen können zu öffnen. Aber das ist immer je nach Beispiel und Erfahrung immer sehr verschieden. Ich freue mich für alle, die das finden. Mhm. Bin aber auch überzeugt, dass irgendwo zu einem gewissen Grad das auch kannst, coached, mentored werden. Aber es ist ein riesen Thema, weil jeder, der wieder selber wieder, wo Leadership ist und im Management ist, du hast so viele Probleme zu lösen. Schlussendlich ist es dann etwas, wo dann einfach irgendwie nicht mehr rauskommst, weil es einfach ein challenging, wirklich wahnsinnig anspruchsvoller Job ist. Das nächste Stichwort, eine Persönlichkeitsentwicklung. Du stellst da wieder Sachen auf. ich meine, ich wünsche mir vielen, dass jeder eine Persönlichkeitsentwicklung machen kann. Mhm. Und ich bin überzeugt, jeder macht eine. Ich glaube, wenn du dich selber anschauen, in der ersten Staffel von 100, ich glaube, da hast du schon eine gewisse Entwicklung wahrscheinlich gemacht. Jetzt war es ein Witz gewesen, aber ich meine, es geht darum, ich glaube, jede Karriere und jeder Weg, den man geht, im beruflichen Leben wie im privaten Leben, das formt einem. Und eine Entwicklung ist etwas, wo natürlich kommt und wo man mit den richtigen Tools vielleicht auch und mit den richtigen Leuten drumherum noch an forcieren und wirklich auch an dem arbeiten. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Aber das ist sicherlich etwas, wo sehr langfristig ist. Und man lernt, es entwickelt sich immer weiter. Mentoring? Hey, ist ein mega wichtiges Wort. Mentoring ist egal, was machst, welche Position, ob als 15-Jähriger oder als 45- oder 55-Jähriger bist. Ich glaube, ein Mentor gibt es sehr viel. Mhm. Es gibt gute, es gibt weniger gute, es gibt gewisse Mentoren, da bin ich überzeugt, auch Mentoren, die für gewisse Lebensabschnitte da sind. Gewisse, die du über das ganze Leben hast. Und ich glaube, das macht es extrem, extrem spannend. Das heisst nicht immer, dass ein Mentor dich irgendwie pusht zur nächsten Position und nächsten Karriereschritt, sondern mehr etwas mitgibt, wo deine Persönlichkeit entwickelt, aber gleichzeitig auch viele Sachen lernst oder einfach auch jemanden hast, wo kannst den Kopf auf die Schulter legen und sagen, hey, was soll ich machen? Ich weiss es nicht, kannst mir helfen. Und das ist etwas, wo viel noch ein bisschen fehlt im heutigen in der Arbeitswelt, wo einfach sehr viel allein gelassen werden oder erwartet wird. Und wenn du einen Mentor hast, der dich wirklich unterstützt, auch privat, es kann auch ein privates Thema sein, wo sich vermischt, weil du meist auf dem Level oder im Management bist oder auch darum, das muss nicht mal Management sein, braucht es einfach irgendwo eine starke Persönlichkeit, wo der Helfer, und das sollte in so einem Fall nicht irgendwie Eltern oder Verwandte sein, sondern es muss wirklich jemand Neutraler sein und das kann extrem viel geben. Absolut. Lohn/Lohnverhandlungen? Lohn ist, wie angesprochen, wahrscheinlich nicht mehr das Top-Nummer-1-Thema für Arbeitnehmer. Immer noch ein grosses für Arbeitgeber natürlich auch. Lohnverhandlungen sind extrem wichtig, weil das widerspiegelt trotzdem deine Leistung, die du jedes Jahr, jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahrzehnt gibst. Gleichzeitig ist der Lohn aber auch etwas, wo sehr abhängt, natürlich auch, welcher Industrie dass du schaffst, was du für einen Job machst. Und du darfst dich ja nie selber von dem nur rein definieren lassen. Das ist wichtig. Aber Lohnverhandlung, und das ist ein wichtiger Punkt, das ist auch ein grosser Teil von unserem Job übrigens, in der ganzen Verhandlungsphase, dass man seinen Wert richtig eruiert und wirklich auch weiss, was man braucht, was man will, was man glaubt, dass man wert ist. Und das muss nicht einmal irgendeine Verhandlung sein für einen neuen Job, das kann auch eine Promotion sein, dass man sagt, okay, nächstes Jahr gehst du eine Stufe höher. Dass du aber auch in eine Lohnverhandlung gehst mit ganz klaren Vorstellungen. Dass du sagst, hey, schau, Chefin, ich brauche 15% mehr Lohn, wegen dem und dem und dem. Und nicht, weil es einfach cool ist und lieber mehr Lohn hättest, das hätte jeder, sondern auch, schau, das ist, was ich an Umsatz gebracht habe dieses Jahr, nächstes Jahr machen wir das und übernächstes Jahr das und darum glaube ich, dass mein Lohn das wert ist und deshalb bin ich das wert. Und das sind wichtige Auseinandersetzungen, die du führen musst mit deinen Führungskräften. Und wichtige Auseinandersetzungen, die sie aber auch intern haben müssen, um zu sagen, okay, wenn wir die Person weiterhin in unserem Unternehmen haben, mit dieser Forderung, und da geht es wieder so ein bisschen um Erwartungshaltung können zu finden und auch ein bisschen können zu berücksichtigen von den Arbeitnehmern, weil nachher nehmen wir an, du kommst 2 oder 3 Jahre keine Lohnerhöhung über, bist irgendwo dann einfach auch irgendwo unzufrieden und das ist meistens keine langfristige Lösung. Aber trotzdem, dass die Leistungen wirklich auch so, dann, so verheben und du dann die kannst ziehen. Das nächste Stichwort, eins von der letzten, da haben wir es. Mut. Mut braucht es für alles im Leben. Mut, speziell in der Arbeitswelt, ist, glaube ich, immer noch etwas, was immer wieder dazugehört. Ich bin auch überzeugt, dass Mut braucht, egal was machst im beruflichen Leben, bin mutig. Und speziell mir in der Schweiz, das muss ich niemandem erzählen, alle Zuhörer, die da zuhören, ich glaube, wir sind da privilegiert. Aber trotzdem, mutig sein heisst auch, heisst auch wirklich einfach etwas wagen, wo du vielleicht nicht gedacht hast, dass du es machst. Und mutig sein heisst aber auch, dann können einen Schritt zurückgehen oder 2 Schritte zurückzumachen, falls es nicht funktioniert. Weil das ist auch immer das, wo die Mutigen nachher belohnt wird. Aber manchmal funktioniert der erste Weg nicht, dann musst du einen zweiten Weg gehen, um einen dritten zu kommen. Ich glaube, das ist etwas, was alle kennen. Aber das braucht auch Mut. Zum können anstehen und sagen, hat jetzt nicht funktioniert. Aber weißt du was, ich bin so happy, habe ich es gemacht und probiert und jetzt versuche ich es auf dem Weg und bin überzeugt, dass es richtig ist. Und ich glaube, das reift einem wieder extrem und das kann jeder. Egal vom Lehrling bis zum CEO, der Mut, der wird häufig, meistens belohnt, aber der Weg dorthin ist nicht immer einfach, das ist so. Authentizität? Ich glaube, es ist extrem etwas, wo vor allem langfristig einerseits innere Zufriedenheit und dich auch selber irgendwo dann auch lässt, gesund gedeihen, klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt. Aber ich glaube, ist ein Wort, wo nicht alle in der Arbeitswelt immer wieder so als realistisch oder als wichtig sind. Aber ich glaube, es ist vor allem, wenn es auf Management geht oder Leader geht, ist das Nummer 1, absolut. Ich glaube, wenn selber nicht du kannst sein, dann funktioniert es nicht. Weil dann bist du jeden Tag dich am Verstellen. Aber auch als Fachperson oder als Arbeitnehmer, der jetzt keine Führungsfunktion hat, das ist extrem wichtig, dass du dich wirklich so gibst, deine Erwartungen kannst auch geben und wirklich dich selber bist, dass die Leute dich fassen können. Wenn die jemand nicht mehr fassen kann, egal ob es Arbeitnehmer, Freunde, Familie, dann hast du ein Problem. Netzwerk? Wird immer wichtiger. Ich glaube, es ist seit den letzten 50 Jahren schon wichtig gewesen. Es ist extrem wichtig. Wenn ich jetzt speziell meine Arbeit reflektiere, wenn ich jetzt Junior oder irgendjemand, der vielleicht 3, 5 Jahre Erfahrung hat, der ist dort noch nicht so relevant, weil man irgendwo einen Job findet, einen Einstieg findet und gute Angebote sind, weil vielleicht die Löhne noch nicht so hoch sind und so weiter, dass die Firmen sagen, hey, probier es mal. Aber dann gibt es Sachen, wo natürlich entscheidend sind, wenn es eine Stufe höher geht, wo dann ohne Netzwerk wirklich ein bisschen verloren bist, manchmal. Und einfach keine Stelle findest, speziell auch in schwierigen Zeiten, die wir jetzt haben, wo es vielleicht weniger Opportunitäten auf dem Markt hat, wo vielleicht auch ein bisschen einen Anschlag kommt, sagst, hey, es hat gar nicht, wo ich mich bewerben kann. Dort brauchst du das Netzwerk extrem. Und nicht nur für neue Jobs, sondern auch, dass du weiterkommst, auch menschlich und kannst reifen. Und das hat nicht mit Mentoring zu tun, sondern wirklich auch dort ein bisschen das Netzwerk pflegen, ist etwas, was extrem wichtig ist. In der heutigen Zeit A und O, zum Weiterkommen in deiner beruflichen Karriere. Wenn jetzt du ein CV bekommst, was ist so das, was für dich relevant ist und auf was schaust du? Das Erste, wo wir als Headhunter oder Recruiter oder wie wir uns immer nennen schauen, ist, und das ist wirklich so die, das ist etwas, was ich als Erstes immer mache, ist, wie lange war ein Job? Egal, über kleine Firma, grosse Firma. Wie konstant, wie viel hat er gewechselt? Das ist das, was wir vorher besprochen haben. Und das ist etwas, wo die meisten im Jahr meine Arbeitskollegen auch so machen. Und dann aus dem heraus geht man dann so ein bisschen, okay, Ausbildung, welche Firmen, was sind die Steps oder die Schritte, die er gemacht hat. Aber es muss so ein bisschen ein rundes Bild geben. Und wenn das Bild stimmt und die kleinen Sachen, die dann vielleicht da sind, dass jetzt nicht gerade irgendwo in Kanada wohnt, sondern wirklich in Zürich oder irgendwo, wo man den sucht. Das sind so die Kleinigkeiten, die dann stimmen natürlich. Aber es muss ein rundes Bild geben. Und das hängt sehr viel auch natürlich, wie du dich präsentierst. Und wir wissen sie, wie kannst du es frei gestalten. Das ist jedem selber überlassen. Und mit ChatGPT sind alle gleich aus jetzt denn. Mhm. Das ist wichtig, dass man dort sich auch ein bisschen abhebt und versucht, das so darzustellen, dass man sich interessant macht. Mhm. Also ich sehe zum Glück nicht mehr so viele Beispiele, wo es so vom sie wie die Lehrstelle drauf haben. Das ist zum Glück ein bisschen vorbei. Einfach auch da wichtig, dass man wirklich die letzte Arbeitsstelle und die letzte Erfahrung drauf hat, dass man sieht, okay, wo ist er jetzt, was hat er gemacht. Und dass man, wenn man jetzt jemand schon ein bisschen vorgeschritten ist im Arbeitsleben, dass er vielleicht nicht die letzten 25 Jahre auf dem CV hat, sondern wirklich versucht, dort chronologisch zwar, aber zusammengefasst auf den Punkt zu kommen. Ja. Und sehr spezifisch auf die Stelle sucht. Weil dort, was wir natürlich machen, ist wirklich zu connecten, wenn es darum geht, okay, er ist ein Head of Finance gewesen und er will jetzt ein CFO werden, dass das stimmt. Mhm. Und nicht, dass er irgendwo ein Junior Accountant oder Buchhalter gewesen ist und nachher will er ein CFO werden. Das muss einfach stimmig sein in diesen Zusammenhängen und das ist das, was wir immer schauen zuerst. Aber wenn jetzt einer noch schnell zum Schluss irgendwie wirklich sagt, hey, ich wollte jetzt einfach mal etwas anderes machen. Völlig unmöglich? Oder was sind so Bedingungen? Oder was ist vielleicht das, was es dann trotzdem ermöglicht? Ich glaube, da braucht es eine gewisse Bereitschaft von einem selber. Zum wirklich sagen, hey, jetzt mache ich 3 Schritte zurück. Das heisst finanziell, das heisst auf dem Titel, das heisst vielleicht vom Verantwortungsbereich. Sondern wirklich sagen, jetzt lasse ich mich wirklich raus, aufs Glatteis und gehe in eine neue Richtung und wird das wirklich nochmal reflektiert in dem Sinn. Zuerst überlegen, angehen und nachher wirklich durchziehen. Es ist eine extreme Challenge. Ich glaube, an einem gewissen Senioritätsniveau wird es schwieriger, weil du halt einfach irgendwo gewisse Elemente drin hast, wo es schwierig machen. Aber wenn die Bereitschaft da ist auf jeden Fall. Ich glaube, nochmal, selbst wenn du du bist schon ein bisschen erfahren, hast vielleicht auch ein bisschen Geld gespart etc. und willst irgendeine Firma kaufen, das ist doch etwas anderes. Mhm. Dort hast du sicherlich mehr Möglichkeiten, wenn es darum geht, gewisses Unternehmertum einzusteigen. Aber so irgendwo mit der 20, mit der 30, dort muss man sich das gut überlegen. Und dann komme ich wieder auf den roten Faden, dann komme ich wieder drauf, hey, was ist meine Passion, wo will ich hin? Muss immer so ein bisschen die 5-10 Jahresplan. Ich weiss, das ist mega ein alter Kuchen. Aber wenn man das verinnerlicht, um zu sagen, okay, in 5 Jahren werde ich dort sein, in 10 das, kann man dem sich immer wieder auch ein bisschen selber challengen und sagen, nach 5 Jahren, okay, jetzt bin ich da, bin nicht weitergekommen. Wieso? Das reflektieren, anschauen, wirklich auch nochmal, was gibt es Weg, nächsten Weg links, nächsten Weg rechts, was soll ich machen? Und wenn man das wirklich regelmäßig macht, sich immer wieder auch treu ist und sich selber hinterfragt, dann gibt es Momente auch, um zu sagen, okay, weißt du was, das ist eine Einbahnstraße, jetzt mache ich was anderes. Aber auch da wieder Passion. Es ist Passion. Wenn du die nicht hast und die Leidenschaft nicht hast, dann würde ich es niemandem raten. Jetzt irgendwie dann einfach, weil es jetzt, oh, der zahlt 5'000 Franken mehr, dort mache ich mal das. Nein, auf keinen Fall. Bleib auf deinem Weg, weil der wird sich nachher auszahlen. Und wenn nicht heute, übermorgen, hast du dann wahrscheinlich mehr als der rechts gegangen ist und dort vor 4 Jahren mehr verdient hat. Und das ist immer extrem wichtig, dass man sich treu bleibt dort. Das allerletzte Stichwort, das mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen ist, und ich gerne in den Raum würde werfen, ist Dankbarkeit. Jetzt gehst du aber ganz tief. Also mit dem Psychologen zu tun, oder? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Hey, ja, Dankbarkeit. Ich glaube, für alles im Leben ist irgendwo... Ist irgendwo vielleicht nicht eine gewisse Bestimmung, das ist ein grosses Thema. Mhm. Aber wenn man eine gewisse Dankbarkeit hat und auch einen Tag leitet und sich immer wieder auch verleiht, was man geschafft hat, ist das etwas, was extrem wichtig ist und auch so ein bisschen Zufriedenheit gibt, zum auch weitermachen. Oder vielleicht auch schwierige Situationen anzunehmen und zu sagen, hey, schau, das ist jetzt wirklich nicht gut, aber aus dem und dem Grund gehen wir vorwärts und für das bin ich dankbar. Das sind Sachen, wo glaube ich, eine gute Karriere ausmachen, dass man das kann. Und dass man das will und dass man das auch sieht. Ich glaube, in der heute sehr schnellen Welt man nimmt es einfach so, wie es ist und man geht davon aus, dass es so ist, aber es eben nicht. Und das sind Sachen, die schon entscheidend sind, dass man dort durch eine gewisse Dankbarkeit auch lang lebt und mitnimmt. Ja, und ja, ist extrem. Ich glaube, nur schon, dass wir jetzt da heute können sitzen, dass wir den 100. Podcast können miteinander feiern und besprechen. Und ich da darf jetzt als Unternehmer sitzen und nicht mehr als Arbeitnehmer von einer grossen oder mittelgroßen Firma. Ich glaube, das sind schon Ereignisse im Leben, wo ich auch extrem dankbar bin dafür. Aber auch mega dankbar bin für mein ganzes Umfeld, für alle, die das glauben und mitgeschafft und mitgeholfen haben, überhaupt an den Punkt zu kommen. Und das hat nichts mit einer Karriere zu tun, sondern das ist mehr, hey, wir haben es geschafft und es geht weiter und es geht weiter und man läuft. So wunderschönes gut. Schlusswort. Hey Fabian, von Herzen, wir haben ein bisschen Overtime gemacht. Sorry für das. Ja, aber ich habe es mega spannend gefunden und ich danke dir von Herzen, dass du uns da so tiefe Einblicke gegeben hast. Es war mega spannend gewesen. Und ja, wie immer, gehört dem Gast die letzten Worte nochmal von Herzen. Vielen, vielen Dank, viel, viel Erfolg für dein, euer Projekt und all the best. Danke vielmals und auch dir alles Gute, Gratulation nochmal und hoffe auf die nächsten 100 Folgen von deinem Podcast und freue mich, vielleicht wieder mal Gast können sein und bis sehr bald. Danke dir.